Das 12. Landesfestival für Maschinenentwurf wurde am 3. August im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pyongyang eröffnet. An der Eröffnungsfeier nahmen die Mitarbeiter und Werktätigen der betreffenden Bereiche, der Institutionen für Maschinenentwurf und Industriedesign und der Bildungs- und Forschungsorgane. Zur Schau gestellt sind rund 650 Maschinenentwürfe, Forschungsmaterialien über Entwurfstechnik und Maschinenentwurfprogramme.